Und rechts und links für den Lautsprecher, die Leute, die da auf der Kante stehen, auch bitte runtergehen. Geht bitte ganz runter. Dankeschön. Vielleicht zur eigenen Sicherheit und sagt das Trommelfell. Also okay, das schaffe ich eben verdammt. Jetzt kommt natürlich erst das Flatschlicht. Flashlight!